1959. 9 junge Bergwanderer machen sich auf ins nördliche Uralgebirge. Es ist eine Tour mit dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Eine Tour, von der sie nicht zurückkehren. Die Umstände ihres grauenvollen Todes werden nie geklärt. Der Fall gilt als der mysteriöseste in der Geschichte Russlands. Nach Driven und Deep Blue Sea. Sie sind immer noch hinter mir her, nach all der Zeit. Wenn Sie mich erwischen, dann... Ich brauche deine Hilfe. Sie werden mir bei lebendigem Leib die Haut abziehen. Und das meine ich wörtlich. So weit würde selbst der KGB nicht gehen. Ich rede nicht vom KGB. Von wem dann? Das neue Epos von Renny Harlin. Wir haben uns verlaufen. Überall Zeichen der Mansi. Ziemlich gruselig. Wir wissen nicht, was sie bedeuten. Sollen sie uns warnen? Aber wovor? The Dyatlov Massacre. Nach einer wahren Begebenheit. Ab Herbst in diesem Kino. Es kommt, um dich zu holen. Und es ist nicht allein. Scheitern! Das Dyatlov Massacre. Hörspielserie in 9 Folgen von Robert Weber. Folge 5. 41. Quartal. Minsk, 2019. Hochsicherheitstrakt. Ich sammle Fakten. Ich sortiere sie. Doch nichts ergibt einen Sinn. Victor? Das Puzzle passt einfach nicht zusammen. Nikolai, mein Vater, Sina, Luda. Warum mussten sie sterben und warum auf diese Art? Und Victor? Ich fühle mich wie eine Schnecke, die auf der Schneide einer Rasierklinge entlang kriecht. Ich muss diesem Wahnsinn gerecht werden. Aber wie kann ich das, ohne selbst wahnsinnig zu werden? Viktor Dyatlov? Nördlicher Ural. Vishai, 1989. Onkel Vanya? Wer will das wissen? Sind Sie von der Miliz? Mein Name ist Viktor. Viktor Dyatlov. Dyatlov? Wie Dyatlov? Das arme Schwein, das damals da oben gestorben ist. Mein Vater. Dyatlov hatte einen Sohn? Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Ich habe gehört, Sie bringen eine Lieferung ins 41. Quartal. Können Sie mich mitnehmen? Was will ein feiner Pinkel wie Sie in einem ehemaligen Gulag? Ich arbeite für die Pravda. Sie wollen einen Artikel über den Dyatlov-Pass schreiben? So ist es. 100 Rubel. Bitte? Wenn ich Sie mitnehmen soll, kostet Sie das 100 Rubel. Und ich will nichts über mich in der Zeitung lesen. 100 Rubel für die paar Kilometer? Das habe ich von Moskau bis hierher bezahlt. Wissen Sie, was eine Flasche Wodka auf dem Schwarzmarkt kostet? Sie können gerne laufen. Bedanken Sie sich beim Genossen Mineralsekretär. Wir wollen Sie nur mitfahren oder nicht? Nördlicher Ural, Sverdlovsk, 1959. Was zur Hölle willst du am Cholatsjache, noch dazu im Januar? Ich muss dorthin, Simeon. Je weniger du weißt, desto besser. Ohne dich hätte ich bei Militär Karriere machen können. Aber mit einem Nazi-Kollaborateur als Bruder? Nicht jeder wird zum Kriegsheld geboren. Darauf scheiß ich. Russlands Boden ist getränkt mit dem Blut von Helden. Ich habe keine Lust, in deine Machenschaften hereingezogen zu werden. Ich schulde dir nichts. Wir sind immerhin Zwillinge. Dafür kann ich mir nichts kaufen, Nikolai. Was springt für mich dabei raus? Du bekommst die Hälfte. Die Hälfte? Von was? Von so viel, dass du dir für den Rest deines Lebens keine Sorgen mehr machen musst. Wo ist der Haken? Wir könnten dabei draufgehen. Ah, jetzt fühle ich mich schon viel besser. Du bist doch jetzt schon tot. Du bist bald 38. Lebst hier in diesem Dreckskaff und wirst vermutlich den Rest deines Lebens für ein paar lausige Rubel Touristen durch die Berge führen. Wenn du mir hilfst, das verspreche ich dir. Dann haben wir ausgesorgt und Mamutschka bekommt ein Haus in Sotschi. Lass Mamutschka aus dem Spiel. Es bricht bald eine Gruppe zum Cholatsjachl auf. Haben wohl eine Sondergenehmigung. Wird allerdings schwer werden, dich da jetzt noch einzuschleusen. Schwer oder unmöglich? Die Mannschaft ist komplett. Und selbst wenn sie noch jemanden bräuchten, warum sollten sie ausgerechnet dich mitnehmen? Mich vielleicht nicht, aber dich? Du bist Wanderführer, du kennst dich aus im Ural und ein Kriegsheld noch dazu. Die planen lange im Voraus. Die Teilnehmer stehen schon seit Monaten fest. Und wenn einer der Teilnehmer kurzfristig ausfällt. Und cut! Nördlicher Ural, Vishai 1989. Verdammt ihr aus dem Krieg! Welcher Esel? Noch einen Schluck? Selbstgebrannter? Gott bewahre, ich brauche meine Augen noch. Stöletschneier, flüssiges Gold. Schwer zu kriegen, seit dieser Hurensohn Gorbatschow. Wer keine guten Quellen hat, muss sich seinen Sprit aus allem Möglichen zusammenbrauen. Hab ich schon mitbekommen. Nastravje. Nastravje. Ich habe übrigens das Gepäck der Djatlov-Gruppe ins 41. transportiert. Damals noch mit dem Pferdefuhrwerk. Die Mädchen waren Granaten. Wie hießen sie noch? Sina Kolmogorov und Luda Dubinina. Sina und Luda, beide Anfang 20, studierten an der UPI und waren hart im Nehmen. Sina wurde von einer Viper gebissen, Luda von einem Jäger angeschossen, auf Gebirgstouren, mitten im Nirgendwo, 100 Kilometer vom nächsten Arzt entfernt. Keine Ahnung, wie sie das überlebt haben. Genau. Sina und Luda. Die Typen waren eigentlich auch ganz okay. Bis auf einen. Wen meinen Sie? Den Ältesten. Verbrechervisage, wenn Sie mich fragen. Er hieß Sakov, Salarov oder so. Semyon Solotajov. Ja. Sverdlovsk, 1959. Wir haben Glück. Bei der Djatlov-Gruppe ist jemand nicht angetreten. Hatte einen Unfall oder sowas. Du hattest wohl nichts damit zu tun, Brüderchen. Wann gehen Sie los? In einer Woche. Eigentlich war ich denen zu alt, aber meine Erfahrung als Wanderführer, das und 500 Rubel, haben sie überzeugt. Du solltest ebenfalls verschwinden. Früher oder später werden die hier auftauchen. Und du siehst mir nun mal verdammt ähnlich. Wenn du mir endlich sagst, wer die sind und was die von dir wollen. Das hier. Deine Tätowierung? Verarsch mich nicht! Daher Musosaya Gena. G plus S plus P ist gleich D. Es hat etwas mit den Tätowierungen zu tun, deshalb mussten sie sterben. Ich fühle es. Ich weiß es. Das ist ein Lageplan. Hä? Wovon? Cut! Willkommen im 41. Quartal, dem Arsch der Welt. Wissen Sie, wo ich Piotr finde? Er soll hier eine Schnapsbude betreiben. Das 41. besteht nur aus Schnapsbuden. Müsste jetzt um die 60, 70 Jahre alt sein. Roter Bart. Wenn Sie den mit dem roten Bart meinen, dann die vierte von links. Es ist kaum Mittag. Wenn Sie Glück haben, ist er noch nicht völlig betrunken. Tagebucheintrag Sina, 1959. 41. Quartal. Die Leute hier sagen, sie sind keine Sträflinge. Sie arbeiten hier nur. Wobei von Arbeiten eigentlich keine Rede sein kann. Sie trinken die ganze Zeit nur Wodka und singen. Aber ein paar sind ganz nett. Besonders der mit dem roten Bart. Den hier alle nur den mit dem roten Bart nennen. Hallo, entschuldigen Sie. Hallo, entschuldigen Sie. Was wollen Sie? Ich suche... Wenn Sie auf der Suche nach Wodka sind, kann ich Ihnen nicht helfen, verfluchter Gorbatschow. Alles, was ich Ihnen anbieten kann, ist das hier. Was ist das? Ist Zolitschnaja? Lavendel und Eisenkraut. Angesetzt mit Limonade, Rasierwasser, Nagellack und Mundspülung. Eine Flasche oder zwei. Danke, ich verzichte. Wenn Sie keinen Schnaps wollen, was wollen Sie dann? Ich suche Piotr. Piotr? Der mit dem roten Bart. Ich bin der Einzige hier, der einen roten Bart hat. Dann müssen Sie Piotr sein. An meinen Vornamen kann ich mich nicht erinnern. Was wollen Sie von diesem Piotr? Es heißt, er sei der Letzte gewesen, der die Djatlov-Gruppe noch lebend gesehen hat. Immer! Und Nördlicher Ural, 41. Quartal, 1959. Hey! Rotbart, noch eine Runde. Die geht auf mich. Wir sollten nicht so viel trinken. Wir müssen morgen früh raus. Komm schon, Igor. Unser letzter Abend. Danach gibt's 2 Wochen nur noch uns, den Schnee und die Berge. So, hier. Sag mal, Rotbart, was haben eigentlich die Katzen auf deinen Handrücken zu bedeuten? Ja. Nichts. Das sind nur Katzen. Die bedeuten, dass er ein Dieb ist. Du hast gesessen. Wo? Du warst ein Sträfling hier im 41. Na, woanders. In Wokuta? Wie war es im Gulag? Ich rede nicht gern darüber. Ach, komm schon. Hey, lass ihn in Ruhe. Ihr habt doch gehört, er will nicht drüber sprechen. Nastrovi! Nastrovi! Und ihr wollt also die Route über den Cholatjache nehmen? Ja. Ihr wisst, wie die Wilden den Berg nennen. Du wirst es uns sicher gleich verraten. Den Berg der Toten. Angeblich ist dort das Tor zur Hölle. Du bist schon viel zu lange hier, Rotbart. Ihr habt von den Feuerbällen am Himmel gehört? Wir sprechen von nichts anderem. Das ist doch nur ein Volksmärchen. Von wegen Volksmärchen. Habt ihr sowas Schönes schon mal gesehen? Was ist das? Es sieht aus, als würden die Engel vom Himmel fallen. Volksmärchen. Habe sie selbst gesehen. Mit meinen eigenen Augen. Sie bedeuten nichts Gutes. Cut! Was für einen Eindruck hat die Gruppe auf Sie gemacht? Kam Ihnen irgendetwas merkwürdig vor? Nein. Wieso auch? Sie wirkten gut gelaunt. So, als könnte nichts auf der Welt ihnen etwas anhaben. Als wären sie unsterblich. Haben viel gesungen. So ist das mit Anfang 20. Nur der Älteste. Solotarjow? Ja, genau. Der schien ziemlich nervös zu sein. Hat immer zur Tür geblickt, so als würde die Wachmannschaft reinkommen und jemanden erschießen. Ja. Was hat es mit diesen Feuerbällen auf sich? Da fragen Sie besser mal einen von diesen heidnischen Wilden. Sie meinen die Mansi? Ja, die sehen Sie schon seit Hunderten von Jahren. Wo finde ich sie? Ein paar von denen treiben sich immer bei den alten Minen herum. Ein paar Kilometer nördlich von hier. Dorthin hat man die Leute zum Sterben geschickt. Wenn das 41. die Hölle war, aus den Minen kam keiner zurück. 41. Quartal. Unser letzter Tag in der Zivilisation. Der mit dem roten Bart bringt uns ein paar Brocken Mansi bei. Pissal. Pistole. Mayen, gib mir. Mayen Jovel, gib mir Fleisch. Mayen Agiris, gib mir Mädchen. Mayen Olm, gib mir Geld. Einundvierzigstes Quartal. Etwas Trostloseres kann man sich kaum vorstellen. Wellblechbaracken, ein paar zusammengenagelte Bretterbuden, die Straßen nur Schlamm. Die Zeit ist hier stehen geblieben. Von was leben die Menschen, die sich entschieden haben, zu bleiben? Die große Amnestie. Ihr seid frei, haben sie gesagt. Aber wohin hätten sie schon gehen sollen? Für sie war in der Welt kein Platz mehr. Der Gulag, so heißt es, hat alle zu Tieren gemacht. Hast du etwas aus ihm herausbekommen? Nichts Brauchbares. Und wer ist er jetzt? Ich hab ihn zu den Minen geschickt. Danach wollte er weiter zum Pass. Falls er je zurückkommt, befassen wir uns mit ihm. Auf die alte Art? Wakuta-Art. Das Dyatlov-Massaker. Hörspielserie in 9 Folgen von Robert Weber. Folge 5. 41. Quartal.